Hier sind die Lokalnachrichten für Nienburg mit folgenden Themen. Keine Grabungen in Wölpe, Unfallflucht und TSV Eistrup peilt Aufstieg an. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Der Landkreis Nienburg sucht Familien, Paare oder Alleinstehende, die dazu bereit sind, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beim Ankommen und Einleben in Deutschland zu begleiten. Im Landkreis werden aktuell 51 überwiegend Jungen im Rahmen der stationären Jugendhilfe versorgt und betreut. 11 davon leben bereits in Gastfamilien. Eine Infoveranstaltung findet am 8. Februar um 18.30 Uhr im Kreistagssaal der Kreisverwaltung statt. Dieses Jahr sollen keine weiteren Grabungen am Wölper Burghügel stattfinden. Dies stellte nun Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher in Aussicht. In den letzten 4 Jahren wurden mehrere Grabungen durchgeführt, die zahlreiche Funde ans Tageslicht brachten. Nowak-Klimscher erläutert die Gründe. Ich glaube, wir könnten noch 30 Jahre auf dem Hügel jedes Jahr graben. Da ist so viel Material und Möglichkeiten. Wir haben jetzt erstmal die Grabung eingestellt, vorläufig, weil unsere Drittmittelgeber eben auch keine Langzeitförderung machen. Und das wäre eine solche. Also wir stellen uns eben die Frage, mit was für Fragen können wir neue Projekte auf der Burg durchziehen, umsetzen? Denn das ist schon ganz wichtig, dass das ein Platz ist, der auch in der Öffentlichkeit weiterhin bekannt wird. Gestern Abend kam es in Nienburg zu einer Unfallflucht. Gegen 19 Uhr war ein Nienburger mit seinem Fahrrad auf der Urlaubstraße unterwegs. An der Kreuzung Moltke-Straße wollte der 35-Jährige einem von links kommenden Autofahrer ausweichen und stürzte. Hierbei zog sich der Radfahrer eine Armfraktur zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Halt fort. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und jetzt zum Sport. Der Fußballkreisligist TSV Eistrup will oben angreifen. Aktuell steht die Mannschaft um Trainer Thorsten Klein auf dem 2. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Herbstmeister Mönchehagen beträgt 4 Punkte bei einem Spiel mehr. Den Platz wolle man halten und Chancen nach oben bewahren, so Spieler Sufjan Haso und Robert Fiederer. Wir versuchen mal das Beste natürlich und ich sehe es so, dass wir wahrscheinlich noch im ersten Platz mitspielen werden. Also bei mir ist es entweder richtig oder gar nicht und das sollte auch bei uns in der Mannschaft so sein. Ja, ich sehe es auch so ähnlich wie Sofian. Klar ist es schön, wenn man Platz 1 spielt, aber die Erfahrung sagt so, weil Mönchehagen ist schon stark halt, wird schon eng. Aber wie gesagt, unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal Platz 2. Da befinden wir uns auf einem guten Weg und ich denke, wenn es am Ende dann so bleiben sollte, dann sind wir dann alle zufrieden. Das nächste Spiel für Eistrup ist am 21. Februar angesetzt. Dort geht es dann zum ASC Nienburg. Soweit die aktuellen Meldungen aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie gewohnt zum Nachhören auf unserer Homepage, auf Facebook und in unserer Radio Mittelweser App.